Hör zu, du Würstchen. Für mich bist du bloß Hundescheiße, hast du gehört? Und mit Hundescheiße kann eine Menge passieren. Man kann sie mit der Schaufel vom Boden abkratzen oder trocknen, um sie in den Wind zu pusten, oder man tritt drauf und zerquetscht sie. Denk an meine Worte, wenn du einen Hundehaufen siehst. Und sei, sieh geil, denn dir machst dein im Arsch, du Sau, verpiss dich ein, dein Scheißmaul. Mit dir will ich mehr diskutieren, und das ist die Mutter, das wird verlieren. Doch Gott, du bist zu viel, die Fresse voll, und er nicht will. Und sei, sieh geil, denn dir machst dein im Arsch, du Sau, verpiss dich ein, dein Scheißmaul. Wir will nicht mehr diskutieren, dass die Burgers jetzt verlieren. Feuer kommt, du gehst zu viel, die Fresse voll und er nicht will. Keine Gewalt, das geht bei mir nicht durch. Ein Herz ist was. Kopf aus euch!